Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Akademie der Darstellenden Künste ging diesmal an eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. In der Begründung der Jury heißt es, ein Hörspiel über Kunst, über Literatur und ihre Lebenszusammenhänge. Ein literarischer Text, der um die Installation Deutschland gerät, von Reinhard Mucher kreist. Eine Filmemacherin, die mit Hilfe von Interviews mit Schriftstellern des Deutschland, das Deutschland gerät, vorstellen will. Ingo Schulze bietet in seinem Hörspieldebüt einen wunderbar komplexen, vielschichtigen Text. Nur scheinbar kommt er mit traditionellen Hörspielmitteln aus, mit Dialogen, Telefongesprächen, Rückblenden, Atmowechseln, Geräuschen. Denn Ingo Schulze als Autor und Stefan Karnis als Regisseur gelingt ein anregendes Spiel um Kunst als Welterklärungsmaschine und die damit verbundene ständige Neuinstallation seines Lebens. Da ist zunächst einmal die Hommage an Reinhard Mucher, dessen irritierende und Kreativität freisetzende Installation Deutschland gerät von 1990 reflektiert wird, wenn die beiden Schriftsteller Edgar Schmidt und Bernd Klasen sie begehen und die Installation mit ihren Alltagsgeräuschen dröhnt. Viele Metaphern dieser Reflexionen auf Kunst und Leben kommen direkt von Muchers Kunsterzeugungsgerät, etwa die von der Kunst, die schief im Raum steht, vom Wechsel der horizontalen zur vertikalen. Mucher hat seinen Atelierfußboden herausgerissen und die Bretter in Vitrinen an die Wand gehängt, sowie schließlich vom Himmel, der auf die Erde gefallen ist und umgekehrt wieder aufgerichtet worden ist. Hinzu kommen die Fragen nach dem Dissidenten und dem gesellschaftlichen Kontext, wenn der ältere, damals von der DDR ausgewiesene Schriftsteller Klasen mit dem jüngeren, im Westen erfolgreichen Autor Edgar Schmidt zusammentrifft. Doch entgegen dem metapherschweren Titel vom Deutschlandgerät, einem hydraulischen Gerät zum Aufrichten von entgleisten Lokomotiven und einem Programmumfeld zum Mauerfall, ist Ingo Schulzes Hörspiel nicht auf eine deutsch-deutsche Literatengeschichte zu reduzieren. Vielmehr ist ein faszinierendes Hörspiel um Anpassung, Einverständnis und Widerspruch entstanden, das die Jury mit der Auszeichnung Hörspiel des Monats würdigt. Schmidt? Guten Abend. Entschuldigen Sie die Störung. Theresa Manger, ich sollte noch mal anrufen. Ja? Eigentlich nachmittags. Er wollte, dass ich nachmittags anrufe. Sagen Sie mir, worum es geht? Um das Deutschlandgerät. Und Sie sind? Theresa Manger, es geht um den Film über das Deutschlandgerät. Ihr Mann, vielleicht könnte ich mit Ihrem Mann sprechen. Ich schau mal nach. Wer? Theresa Manger, ein Film über das Deutschlandgerät. Nicht jetzt. Was soll ich denn sagen? Dass wir essen. Quatsch. Ich rufe zurück, sie soll dir die Handynummer geben. Hören Sie, kann er sie zurückrufen? Morgen früh muss ich der Redaktion... Könnten wir heute, ganz egal wann... Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Haben Sie was zum Schreiben? Das Deutschlandgerät. Hörspiel von Ingo Schulze. Ich dachte, du machst sowas nicht mehr. Mach ich ja auch nicht. Die wollten das mit Klasen machen. Er sollte ihnen was über das Deutschlandgerät erzählen. Klasen? Das habe ich dir doch erzählt, als ich in Düsseldorf war. Ah, ich weiß, wie der sich aufgeführt hat vor Gästen. Unheimlich, regelrecht unheimlich. Du kanntest ihn noch gar nicht. Na und? Was du erzählt hast, reichte mir. Das reichte wirklich. Und dass er dich jetzt noch, wo er tot ist, nicht in Ruhe lässt, das ist schon unheimlich. Ach, Ines, nun mach es mal halblang. Was soll denn daran unheimlich sein? Für mich hatte Klasen immer etwas Unheimliches. Kein Wunder, dass der keine Freunde hatte. Und was sollst du jetzt dabei? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie will. Kannst du das überhaupt? Ich meine, Klaasen hat sich ja jahrelang damit beschäftigt, oder nicht? Habe ich ihr auch gesagt. Also habt ihr doch darüber gesprochen. E-Mail, nur E-Mail. Aber wieso? Na, irgendjemand muss ja gesagt haben, dass ich... Irgendjemand, das wusste nur Klaasen. Woher soll sie es denn sonst haben? Meinst du? Das kostet dich wieder einen Haufen Zeit? Ich mach's ja auch nicht. Edgar Schmidt, ich bin Theresa Manger. Wir hatten telefoniert. Ich dachte, Sie wollen filmen. Ja, aber nicht hier jetzt. Ich dachte, wir reden erst mal und ich erkläre Ihnen... Wissen Sie, ich kann nicht ganze Tage damit verbringen, vor einer Kamera rumzulaufen und deshalb nach Düsseldorf aber fahren. Aber fahren Sie denn nicht zu Klaasens Beerdigung? Ob ich zur Beerdigung fahre? Naja, dann wären Sie ja sowieso in Düsseldorf. Wissen Sie, verstehen Sie das nicht als Koketterie, aber ich weiß letztlich nichts über das Deutschlandgerät. Ich müsste mich erstmal damit beschäftigen und dazu fehlt mir die Zeit. Aber ich dachte, ich sage Ihnen heute 2, 3 Sätze in die Kamera. Dann müssen Sie andere fragen. Ich arbeite schon so lange an diesem Film. Das wird jetzt ein richtiger Film. 45 Minuten, also 43,5. Wissen Sie, am Anfang hatte ich sogar Schwierigkeiten, die Genehmigung für einen 5-Minüter zu bekommen. Schon das war eine kleine Sensation. 5 Minuten ohne Anlass. Für eine 20 Jahre alte Installation und dann mit einem Schriftsteller, den man heute kaum noch dem Namen nach kennt. Und wieso dann 45 Minuten? Weil Klaasen gestreikt hat. Wie gestreikt? Er hat gesagt, dass er da nicht mitmacht. 5 Minuten seien ein Witz. Auch 15 Minuten seien ein Witz. Und eine Dreiviertelstunde... Er ist auch ein Witz. Genau. Aber Sie haben ihn überredet. Ja, so kann man sagen. Nach ein paar Monaten war er dann bereit. Und dann stirbt er ihm weg. So ist es, dann stirbt er. Und jetzt soll ich an der Stelle von Klaasen. Ohne Klaasen, ohne ihn hatte das alles keinen Sinn. Für mich war der Film erledigt. Alles für die Katz. Nein, so habe ich es nicht gesehen. Ich meine vom Ökonomischen her. Ja, das ist ganz sicher. Da bleibt man auf seinen Rechnungen sitzen. Und zu Hause haben Sie ein Kind, das dann nicht mit auf Klassenfahrt kann? Ja. Entschuldigen Sie, das sollte ein Witz werden. Habe ich schon gemerkt, aber... Zwei Mädchen, 11 und 9. Ist doch ein schönes Alter. Ja, das sagen alle. Und wieso jetzt ich? Er hat von Ihnen erzählt. Sie haben über mich gesprochen. Er über Sie. Klaasen über mich? Wundert Sie das? Schon. In gewisser Weise schon. Er hat Sie durch das Deutschlandgerät geführt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will. Warum nicht? Weil Klaasen hatte für mich etwas Unheimliches. Seit wann kannten Sie ihn denn? Den Namen kannte doch jeder, zumindest bei uns. Sie meinen bei Ihnen im Osten? Ja, klar. Damals musste man sich nicht für Literatur interessieren, um zu wissen, wer Bernd Klaasen war. Ich war 14 oder 15, als ich seine Gezeiten zum ersten Mal in die Hand bekam. Die Ostausgabe, die von 76? Ja. Das lesen zu dürfen, das war für mich wie eine Initiation. Da war Klaasen schon verhaftet. Konnten Sie denn damit was anfangen, mit 14? Ja, ich verstand gerade so viel davon oder gerade so wenig, dass die Distanz zu diesem Namen und zu diesem Buch gewahrt blieb. Es war irgendwie, wie soll ich sagen, der Tonfall. Ja, und dass da von einem Staatssicherheitsmann die Rede war, der eine Figur wie alle anderen war. Und das hat Sie beeindruckt? Ja, jemand, der so ein Buch schreibt, der sich nicht den Mund verbieten lässt, der ins Gefängnis geworfen wird, der sich weigert, abgeschoben zu werden und gegen seinen Willen im Westen landet, wo er nun endlich und verdientermaßen gefeiert wird. So jemand hat in meinen Augen alles richtig gemacht. So jemand wollten Sie auch werden? Bitte, was darf ich Ihnen bringen? Was wollen Sie trinken? Cappuccino, Wein, Wasser? Wasser. Still, Medium, Klassik? Still. 0,3 oder 0,75? 0,75 und 2 Gläser. Sonst nichts? Erstmal nichts. Kann man das so sagen, dass Klaasen... Danke. Dass Klaasen Ihr Vorbild war? Ich weiß nicht, das war eine andere Ebene. Klaasen, das war schon so ein Name. Der war schon so weit weg wie Christa Wolf oder Kafka. Das war über den Wolken. Ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, er hatte ein Buch geschrieben. Ich rede von damals. Damals war das schon so. Als ich ihn zum ersten Mal traf, 20 Jahre später, dann... 20 Jahre? Also 1996? Im Juni 96, ja. Wir sollen in der Akademie der Künste die Sommerlesungen eröffnen. Ich bin der Debütant vom letzten Herbst. Mich haben sie erst kurz vorher eingeladen, als Lückenbüßer. Ich weiß nicht mehr, wer da ausgefallen ist. Plötzlich sitze ich neben Klaasen vor dem Publikum. Sie saßen plötzlich neben Ihrem Halbgott. Ja, so ungefähr. Wir sind zu dritt. Klaasen, ich und noch einer, etwas älter als Klaasen. Klaasen begrüßt mich mit einem kurzen Nicken. Ziemlich kühl, so wie man eben den Gruß eines Fremden erwidert. Er liest als Erster, was mich wundert, denn der Prominenteste liest ja eigentlich zuletzt. Er wollte es immer schnell hinter sich haben und er wollte, dass die Luft für ihn rein sei. Was meinen Sie mit rein? Dass ihm niemand die Luft verpestet mit Schrott, mit schlechter Literatur. Also, er meinte das natürlich ganz allgemein. Klaasen sagt guten Abend und entschuldigt sich dann beim Publikum für die Begrüßung der Moderatorin. Sie habe dem Publikum für dessen zahlreiches Erscheinen gedankt. Man könne nur für das Erscheinen danken, das wolle er gern tun, aber zahlreich könne niemand erscheinen, es sei denn, man betrachte das Publikum als eine Einheit, was ihm aber zuwider sei. Einige klatschen. Aber Klaasen ist nicht fies, er dankt der Moderatorin auch für ihre gute Einführung. Und dann beginnt er nach einer kurzen Pause, er scheint auf etwas zu lauschen, auf den Klang einer imaginären Stimmgabel, beginnt er seinen Text vorzutragen. Ein großes Wasser, still, zwei Gläser. Danke, bitte. Ella ist wahnsinnig langsam. Quälend langsam, bei den Dialogen vor allem. Was hat er gelesen? Eine von seinen Kindheitserzählungen. Waren die da schon erschienen? Nein, die kamen erst 2 Jahre später. Und danach waren Sie dran? Ja, danach ich. Ich lese noch schneller als sonst, weil ich das Gefühl habe, die falsche Geschichte ausgesucht, zu sehr an das Publikum gedacht zu haben. Ich lese mich selbst mit den Augen von Bernd Klaasen und merke, wie simpel meine Geschichte gestrickt ist. Eine geradlinige Steigerung. Die Lacher aus dem Publikum sind mir zum ersten Mal peinlich. Und je mehr sie lachen, umso härter wird Klaasen urteilen. Dann höre ich neben mir ein Lachen. Ein glucksendes, fast kindliches Lachen. Klaasen. Ja, aber dann war ich enttäuscht, dass es so leicht war, Bernd Klaasen zum Lachen zu bringen. Nachdem auch der Dritte gelesen hatte, gab ich Klaasen mein Exemplar von Gezeiten. Sie haben schnell begriffen, wie man das macht. Vor unserem Tisch warten ein paar Leute mit meinem Buch in der Hand auf Signieren. Tja, man muss halt vorlesen, was vorrätig ist. Klaasen sagte das nicht bitter, sondern als habe er tatsächlich erst soeben diese Erkenntnis gemacht. Von ihm wollte niemand etwas signiert haben? 1-2 Sammler mit ihren Erstausgaben. War seine Frau dabei? Ja, natürlich. Wussten Sie, dass Elsbieta 10 Jahre jünger ist als er? 10 oder noch mehr? Auf den ersten Blick wirkt sie ältlich. Das liegt an den Augenringen. Und an ihrem Haar. Hat es dir gefallen? Elsbieta nickt. Kommen Sie uns doch mal besuchen. Er reicht mir die Hand und bittet seine Frau, mir eine Visitenkarte zu geben. Wir müssen los. Elsbieta hat eine Praxis und die öffnet jeden Morgen um 8. Um 7.30 Uhr. Um 7.30 Uhr. Ich bin erleichtert, dass Sie so früh abfahren. Denn mehr als von Klaasen nach Hause eingeladen zu werden, kann ich sowieso nicht erwarten. Wäre er geblieben, hätte ich nur Angst gehabt, den guten Eindruck, den ich offenbar auf ihn gemacht hatte, wieder kaputt zu machen. So schlimm war aber nun auch nichts. Nein, ich rede ja nur von mir. Die anderen, die Freunde und Kollegen von dem Dritten, der mitgelesen hatte. Wer war das? Ach, das tut nichts zur Sache. Der Dritte und ein paar seiner Freunde machen sich über Klaasens Berichtigung lustig. Das sei seine neueste Macke. Früher war bei Klaasens Lesungen die Bude ja auch immer rammelvoll. Und zu mir sagen sie, dass ich mit meinem ersten Buch weit mehr verdient hätte als Klaasen mit seinen letzten 3 Büchern zusammen. Mir ist diese Schmeichelei peinlich. Aber sie freut mich auch. Das merken sie. Sie ziehen über Elsbieta her. Unter ihrer Obhut verliere er seine Eigenständigkeit. Er bekomme ja sowieso alles, was er wolle. Und wenn er mal eine Lesung zusagen dürfe, dann zerre sie ihn gleich wieder wie ein Hündchen nach Hause oder ins Hotelzimmer. Ich fühle mich wie ein Verräter, weil ich schweige. Elsbietas Visitenkarte in der Brusttasche. Als ich dann zu Hause mein Exemplar der Gezeiten aufschlage, steht da gut lesbar: nicht mehr ganz mein Buch. Nicht mehr ganz mein Buch. Und was haben Sie ihm in Ihr Buch geschrieben? Nichts. Ich bringe es nicht fertig, ihm mein Buch zu schicken. Mir fällt auch keine geeignete Widmung ein. Und je länger ich zögere, umso schwieriger wird es. Als ich meine erste Lesung in Düsseldorf habe, ist unser Treffen schon fast 2 Jahre her. Ich bringe es nicht fertig, ihm zu schreiben. Und am Tag der Lesung kann ich ihn nicht einfach anrufen. Seine Erzählungen sind gerade erschienen und kaum rezensiert worden. Ich bin mit meinem zweiten Buch auf Tour. Ich überschlage. Nun fast halb so viele Bücher wie er zu haben und gemessen in Seiten oder nach Zentimetern ist es wohl schon mehr als die Hälfte. Merkwürdig, dass man das so denkt. So in Stückzahlen? Alle denken so. Fast alle. Das war 98? Ja, im Mai oder Juni. Da kannte ich ihn noch gar nicht. Das erste, was ich von ihm las, das war ein Jahr später, im März 99, kurz nach Beginn des Kosovo-Krieges. Da erschien in der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel von Klaasen. Kennen Sie den? Ja, natürlich. Klaasen, dieser Name sagte mir nichts, gar nichts. Aber der Artikel hat mich umgehauen. Also ich fand ihn furchtbar, damals. Er hat mich verändert. Er hat Sie verändert? Ja, er hat mir die Augen geöffnet. Was ist? Das ist so ein Satz, den Sie da sagen. Ich wünschte, das würde mir mal jemand Wieso? Sagen. Wieso? Kriegen Sie nicht ständig Leserbriefe? Ich dachte, dass gerade im Osten... Nicht von Lesern, nur von Autogrammsammlern. Die erbitten Autogrammfotos und malen dafür mit rotem Filzstift Herzen in die Briefecken. Als ich Klaasens Artikel las, wusste ich bis zum letzten Satz nicht, worauf er hinaus wollte. Erst der letzte Satz verriet seine Wut, kalte Wut. Jeder Politiker, der diesen Krieg befürwortet, muss sein Mandat verlieren. Ich fand das billig. Besser handeln als nicht handeln. Besser eingreifen und sich die Hände schmutzig machen, als feige zu sagen, das geht uns nichts an. In Novi Sad und Belgrad regierte schon die Opposition. Jede Bombe schwächte die Opposition und stärkte Milosevic. Ein Kollegenfreund sagte mir damals voller Häme, Klaasen habe wohl seinen Bedeutungsverlust als Dissident nicht verkraftet. Seinen Bedeutungsverlust? Als hätte sich Klaasen nach seiner alten Rolle gesehnt. Er hat das mal angedeutet. Das hat er erzählt? Er hat sich zurückgesehnt? Nein, um Himmels Willen. Diese Vorwürfe waren schlimm für ihn. Ganz gleich, was er sagte, dagegen half nichts. In Freiburg beichte ich ihm meine Kriegsbegeisterung. Unser erstes Wiedersehen. Klaasen sagt, wie schlimm es für ihn sei, wenn wegen politischer Ansichten Freundschaften entzweigingen. Wann begann denn Ihre Freundschaft? Ich weiß nicht. Das kann man so nicht sagen. Ab wann haben Sie einander öfter gesehen? Das war immer nur Zufall. Mal in Erlangen, da ging es ihm nicht gut. Und dann auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Da waren wir zum ersten Mal allein. Sonst nicht? Sonst war Elsbieta dabei. In Frankfurt dachte ich, er wird jünger statt älter. Bei Blonden sieht man die grauen Haare nicht so schnell. Er war so ausgelassen. Ein großer Junge. Ich fragte ihn, wo er gelesen habe. Nirgendwo. Sie können sich das Reisen wohl nur noch als Lesereise vorstellen. Ich war in einer Ausstellung im Städel. Und dort habe ich beschlossen, keine Lesungen mehr zu machen, keinen Einladungen mehr zu folgen und nichts mehr zu veröffentlichen. Das haben Sie beschlossen? Vor genau anderthalb Stunden. Und Sie sind der Erste, der es erfährt. Er spricht die ganze Zeit. Von Minute zu Minute wird er euphorischer und schaufelt dabei Schrimps in sich hinein. Er spricht von seinen Lesereisen, von einer Tour durch China, die er Mitte der 80er Jahre mit anderen Schriftstellern unternommen hatte. Er macht sie nach. Ich komme mir vor wie sein Großvater. Man sollte die Geschichte der letzten 30 Jahre anhand von Lesereisen erzählen. Die Veränderung dessen, was sie die Rolle des Schriftstellers nennen. Darauf stoßen wir an. Und sein Handy klingelt, gerade als wir anstoßen. Ich habe den Zug verpasst. Ich muss einen neuen raussuchen. Ich hätte dich angerufen, was denn sonst? Weißt du, wen ich getroffen habe? Kollegen Schmidt? Edgar Schmidt? Ich rufe dich an, wenn ich weiß, welchen ich nehme. Wann fährt Ihr Zug? Meiner ist auch weg. Er hat seinen Zug sausen lassen. Meinetwegen sausen lassen. Ja. Bis gleich. Ich sehe rote Flecken an seinem Hals. Viele Grüße von Elsbieta. Sogar auf der Stirn und an den Wangen hat er rote Flecken. Ich denke, das liegt am Alkohol. Dann aber zieht er eine kleine blaue Plastikschachtel hervor. Die ist voller Tabletten. Man muss aufpassen, dass man nicht heiß läuft. Den Satz kenne ich. Er musste aufpassen. Aber entschuldigen Sie, wenn ich nochmal nachfrage. Es klang immer so, als wären Sie gut befreundet. Was klang so? Er, Klaasen. Waren Sie nicht mal bei ihm zu Hause? Nur einmal. Sonst nicht? Ich meine, hat er Sie auch nicht in Berlin besucht? Was hat er denn gesagt? Hat er das so gesagt, dass wir befreundet wären? Ja. Aber das waren wir nicht. Doch, das waren Sie. Das war vielleicht Sympathie bei ihm, bei mir Bewunderung. Also, mich hat er nie nach Hause eingeladen. Seien Sie froh. Warum? Kannst du vor deinen Augen die Explosionen sehen? Ein Feuerwerk in der Nacht. Ich bin zu einer Matinee eingeladen ins Düsseldorfer Schauspielhaus 2009 im April oder Mai. Ich rufe Klaassen an und lade ihn zur Lesung ein. Er schlägt vor, dass wir uns um 17 Uhr im Museum treffen, im K21, im Café. Danach sei ich eingeladen zu ihm nach Hause. Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Ich will ja nachmittags schon zurück nach Berlin. Aber Sie haben ihm nicht widersprochen. Er hatte es so bestimmt. Das hat er mit mir auch gemacht. Rücksichtslos. Er hat Sie getestet. Oder uns, wenn Sie so wollen. Wir hätten widersprechen können. Hätten wir? Meine Frau war stinksauer. Sie hatte sich darauf verlassen, dass ich mich um die Kinder kümmere. Sie hatte irgendwas in der nullten Stunde. Ihre Frau ist Lehrerin? Ja, und nicht besonders gut auf Klaassen zu sprechen. Er war ja auch nicht leicht zu nehmen. Als ich ihn dann traf, da am Café, gab ich ihm mein letztes Buch. Er blätterte kurz darin. Ich glaube, er las nicht mal den Titel. Ja, ja, der Schornstein muss rauchen. Das können Sie als Bertha schenken. Sie kocht für uns. 6:30 sollen wir zu Hause sein. Der Schornstein? Weil Sie so produktiv sind? Ziemlich unverschämt, oder? Was kann ich dafür, wenn Ihnen die Ideen ausgehen? Ich will Ihnen noch etwas zeigen, damit Sie wenigstens etwas vom Westen gesehen haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Cappuccino hinunterzustürzen. Er strebt direkt zur Kasse, um eine Eintrittskarte für mich zu kaufen. So, da führe ich Sie jetzt hin. Er deutet hinauf zu dem großen Kubus, der in den Raum ragt. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Als wir vor der Installation stehen, sagt er nur, ich solle mir sie ansehen. Sie heiße das Deutschlandgerät und der Künstler sei Reinhard Mucher. So ähnlich war es auch bei mir. Er blieb stehen, als wollte er sehen, wie ich mich verhalte. Ich wundere mich immer noch, wie folgsam ich war und mir diese Vitrinen mit den Fußbänken und den Metallgussgebilden und all die Monitore ansah. Ich fand den Lärm ätzend, diesen Autolärm und dass die Scheiben der Vitrinen ständig schepperten und auch die schwarzen Säulen. Es hatte etwas Monströses. Hat Sie dieser altmodische Klapptisch mit seinem Muster auch so irritiert? Ich dachte, den hätten Handwerker ja vergessen und dazu die Verlängerungsschnüre. Wäre da ein Stuhl gewesen, hätte ich meinen Laptop geholt und warum gehen Sie nicht ran? Oh je, der Hort. Der Schulhaut. Hallo? Ja, ich weiß. Ja, aber warum sagen Sie mir das? Wenn er zu spät ist, Sie haben doch die Nummer. Ja, einmal. Ja, tschüss. Ist was passiert? Er war mal wieder zu spät, immer wieder dasselbe. Man glaubt's einfach nicht. Und dann beschweren Sie sich bei mir, statt es ihm ins Gesicht zu sagen. Und jetzt? Vergesse ich das schnell wieder, ganz schnell. Ich wollte ja mit Ihnen besprechen. Also ich dachte, wir zeigen Sie, wie Sie das Deutschlandgerät besichtigen. Darüber können wir auch Text von Ihnen legen, Ihre Beschreibung des Ganzen. Aber wenn Sie dann über Ihre Erfahrung sprechen, dann sollten Sie zu sehen sein, wie Sie sprechen. Meine Erfahrung? Ja, so hatten wir das auch mit Klaassen gedacht. Ich bin aber nicht Klaassen. Das ist nicht meine Welterklärungsmaschine. Für ihn war wichtig, oder sagen wir besser, sein Aufhänger war, dass das Deutschlandgerät... Ach, bitte, reden Sie einfach weiter. Ich glaube nicht, dass ich das, was Sie von mir wollen, dass ich das kann... Dass ich das will und kann. Ach, entschuldigen Sie, dass ich unterbrochen habe. Dieser Anruf hat mich jetzt... Bitte, sprechen Sie doch einfach weiter. Ich sehe mir das alles an. Ich habe Klaassen nicht gerade vergessen, aber ich vermisse ihn auch nicht. Dann höre ich plötzlich seine Stimme. Sie kommt von oben, von dieser Empore an der Vorderseite. Er winkt mich herauf. Der Monitor, der auf der Dachkonstruktion befestigt ist, hat er mir erzählt, zeige das Atelier von Mucha. Wie einer seinen Fußboden aufreißt. Ist es nicht, als würde er sich selbst die Grundlage entziehen? Ja klar, und sich in Frage stellen. Sich selbst und seine eigene Arbeit in Frage stellen, grundlegend in Frage stellen. Ist das von Klaassen? Nein. Er hat mir kaum was verraten. Er meinte, das müsse er im Ganzen erzählen, auf einen Zug sozusagen. Ohne ihn begreife ich nichts. Er macht mich auf die geschliffenen Muster in den Glasscheiben aufmerksam. Die dem Exzess des Zeigens und Ausstellens, als solchen deutet er das überdimensionierte Vitrinenglas, entgegenstehen und zugleich auf diese Übersteigerung aufmerksam machen. Er spricht von Episierung. Weil die Geste des Ausstellens und Vorführens bei Mucha immer mitgedacht werde. Deshalb, so Klaassen, seien die Abgüsse der Fußbänke auch aus Bronze, die seit der Antike verwendet wird und kostbarer als Marmor ist. Also auch da die Übersteigerung. Doch schauen Sie, wie Mucha damit umgeht. Klaassen erfreut sich daran, dass die Abgüsse der Fußbänke ohne Nachbearbeitung geblieben sind, sodass man die Gussnähte erkennen kann und die Stellen, wo etwas abgetrennt worden ist. Und dass die Füße doppelt so lang sind wie bei ihrem Original. Mich hat sein Wissen eingeschüchtert. Und als ich es dann endlich wagte, etwas zu sagen, dass mich die roh belassenen, bronzenen Fußbänke in dieser angekippten Stellung an Flakgeschütze erinnerten, verzog er nur den Mundwinkel. Für ihn waren Fußbänke eine völlig unbeachtete Form des Sockels, der Erhöhung. Die Monitore stehen alle auf Fußbänken. Auf umgekehrten Fußbänken. Er meinte, die Fußbänke in den Vitrinen, in diesen Super- oder Hypovitrinen, wie man nach Klaasen eigentlich sagen müsste, sind ja keine neuen Fußbänke, sondern welche, die bereits in Gebrauch gewesen sind, die Spuren gelebten Lebens aufweisen. Das ist aber jetzt von ihm, das mit dem gelebten Leben. Nicht, dass ich wüsste. Fußbänke als Zeugen des alltäglichen häuslichen Lebens. Bei Mucha und Klaasen wurden sie zu einem erhabenen Gegenstand. Entgegen ihrer kleinen Ausmaße sind sie ja trotzdem kleine Tempel. Die Fußbank wird zum Tempietto des Familiären. Der Widerspruch ist schon überall immanent. Die Gegenfrage, das andere, ist stets bereits anwesend, steckt schon mit drin. Keine Stellung ist doch fragiler, ja kippliger und veranschaulicht die Schwerkraft, der alles Irdische unterliegt, besser als diese Schräglage. Und was ist es, was diese Schräge hält? Klaasen geht in die Knie und winkt mich heran. Er zeigt auf das Zentimetermaß, das die Konstruktion stützt. Ist das nicht eine großartige Idee? Eine der Fußbank würdige, sie ebenfalls durch diesen Gegenstand zu erhöhen, den selbst wir zu Hause haben, ohne den kein Handwerker oder Makler auskommt. Ohne den es keine Ausstellung gäbe, weil dann alles schief und krumm wäre. Das, was dazu da ist, exakte Angaben zu machen, wird seiner intendierten Funktion beraubt. Das, was unsichtbar hinter allem steht, wird hier zum eigentlichen Sockel. Und damit, ich wiederhole mich, noch einmal zum Vorzeigen des Zeigens. Obwohl es mehr ist, da ist noch etwas anderes. Er sieht mich an, als könnte ich es ihm sagen. Stahlrollbandmaß mit Stopper. 5 Meter mal 16 Millimeter. Meister. Ist schon mal eine Konstruktion von diesem Dröhnen eingestürzt? Ist das ein selbstzerstörerisches Element? Eingebaut in das Kunstwerk? Selbstzerstörerisch würde ich das nicht nennen. Es ist eher die permanente Gefährdung, in der es sich befindet. Der Straßenlärm ist auch eine Entgegensetzung zur Welt der Eisenbahn. Das Deutschlandgerät ist ein Eigenname, die Bezeichnung eines tatsächlichen Geräts der Deutschland AG aus Dortmund, das die entwickelt hat, um entgleiste Lokomotiven wieder aufzurichten. Ein hydraulisches Gerät. Das kann man auf den Bildschirmen sehen. Insofern sind die Automobilgeräusche tatsächlich etwas, das über diese Welt herfällt, dass sie eine vergangene sein lässt. Wichtiger aber sind die Analogien, die man hier findet, wenn man die Monitorbilder betrachtet und die Vitrinen. Nicht nur in der verchromten Hydraulik der Bagger scheint das Deutschlandgerät wieder auf, sondern auch in den Stempeln der Bergwerke oder in den langen Füßen der Fußbankabgüsse. Das also, was Sie als Flakgeschütz bezeichnet haben. So abwegig ist diese Assoziation vielleicht gar nicht, wie ich zuerst dachte. Denn das alles hat hier ja doch wesentlich mit der Stahlindustrie zu tun und mit dem Bergbau. Nicht nur, dass auf einigen Monitorbildern wiederum Fotografien der Bechers zu sehen sind, die die alten Zechentürme zeigen. Ins Allerheiligste der Kunst, in die Zella da, wie ich diesen Raum nenne, führt ja der Aufzug hinab. Was meinen Sie mit Aufzug? Braucht man dafür wirklich so viel Fantasie, um sich das vorzustellen? Sie meinen den Tisch da? Ja, dem Förderkorb werde ich ein ganzes Kapitel widmen. Der Tisch als Förderkorb? Sie schreiben darüber? Sie schreiben darüber? Ja, nur ein Plan. Weniger als das. Für mich. Nur für mich. Aber ich muss schreiben, wenn ich nachdenken will. Anders geht das nicht bei mir. Leider. Sehen Sie nur, wie handwerklich perfekt diese Vitrinen gemacht sind. In denen hat Mucha den Boden seines Ateliers verarbeitet. Er hat die Bretter, die auch in diesem Fall die Welt bedeuten, aus der Horizontalen in die Vertikale gebracht. Die Rechtecke davor sind die Fensterfront eben jenes Ateliers, das man von außen auch auf den Monitoren sieht. Und dies, das muss dazu gesagt werden, hat früher wiederum einer Firma mit dem Namen Eisenbahnbedarf AG gehört. Mucher weiß übrigens alles über die Eisenbahn. Sie können ihn fragen, was Sie wollen, er weiß es. Haben Sie erraten, an welchem Ort die Geräusche aufgenommen worden sind? Sie meinen, man könnte das herausfinden? Selbstverständlich. Es ist eine Brücke. Oder besser gesagt, es muss eine Brücke sein. Zu hören sind nicht nur die Motorengeräusche, sondern auch Räder, Reifen, die über einen Spalt, über die Bewegungsfuge einer Brücke fahren. Das klingt sogar, als würde etwas nachwippen. Dim-dum, dim-dum, dim-dum. Es gibt nichts, was an diesem Kunstwerk nicht wichtig zu nehmen ist. Der Rhein ist ja nicht irgendein Fluss. Der Rhein ist ein Grenzfluss. Hier verlief der Limes. Und Brücken gehören nun mal zu Düsseldorf. Kein Geräusch ist besser dafür geeignet, um dieses Kunstwerk am Rhein zu verteuen, als dieser Brückensound, den es so in Venedig keinesfalls hätte geben können. In Venedig? Mucha hat seine Installation 1990 für den deutschen Pavillon in Venedig ersonnen. Und dieser deutsche Pavillon ist ja eine Art Kunsterzeugungsgerät. Haben Sie die Unregelmäßigkeiten im Fußboden bemerkt? Diese rechteckigen Fliesen, die die quadratischen unterbrechen? Bis in solche Details hat Mucha auf Venedig Bezug genommen. Die kanalierten Pfeiler des Pavillons korrelieren hier mit den 8 schwarzen Säulen des ehemaligen Plenarsaals. So, jetzt sind Sie eingeladen. Elspeth hat für uns gekocht. Wir laufen, es ist nicht weit. Es müssen an die 3 Kilometer gewesen sein, mindestens. Denn wir laufen straff und brauchen trotzdem über eine halbe Stunde. Klaasen sprach ausführlich über die Herrschaftssymbolik. Ich hätte mitschreiben müssen, um Ihnen das jetzt wiedergeben zu können. Mir geht's nicht so sehr um Klaasen. Das lässt sich schwer trennen. Er setzte ein Wissen voraus, das ich nicht habe. Den Tisch zum Beispiel mit der Vitrine, der ein Pendant zu dem Tisch in der Zeller sein sollte, nannte er seine schwarze Gondel. Und darüber wurden die Vitrinen mit den Fußbänken gleichermaßen zu Säulen und Gondeln. Von da war es dann wieder nicht weit zur Brücke. Warum hat er Ihnen das alles gezeigt und erzählt? Wissen Sie es? Nein. Ich habe es damals so hingenommen. Sie sollten es als Auszeichnung nehmen. Was hat er denn gesagt über mich? Sie hatten das vorhin so angedeutet. Wenn Sie das alles halbwegs so wiederholen könnten, wie Sie es mir jetzt gesagt haben. Das kann ich nicht. Sie können das. Ich bin mir sicher, dass Sie das können. Was wollen Sie denn damit mit dem Film? Geht es Ihnen um die Installation? Dem Sender habe ich eine lose Reihe vorgeschlagen. Klassiker der Gegenwartskunst. Besprochen von Musikern oder Schriftstellern. Und wenn Sie mir es sagen sollten, warum Sie das machen? Ich weiß es noch nicht. Es geht darum, was man mit Kunst macht. Wie man sie benutzt, wenn Sie so wollen. Klaasen hat das Deutschlandgerät für sich benutzt. Zur Erklärung benutzt. Wofür? Das wollte ich herausfinden. Fahren Sie zur Beerdigung. Ja, ich bin einer der Sargträger. Sehen Sie, er mochte Sie. Könnten wir danach? Was? Drehen. Dann sind Sie doch in Düsseldorf. Ich weiß es nicht. Auf Ehre und Gewissen, ich weiß es nicht. Dieses Gift ist eine Gabe, die Freude meiner Tage. Dieses Gift ist das Parfum, das ich heute Abend trage. Also weißt du, erst jammerst du, dass du solche Aufträge nicht mehr annimmst, dann triffst du dich mit ihr und jetzt jammerst du, dass dir Krips und Scharfsinn fehlen, um das ordentlich zu machen. Wieso denn jammern? Ich habe dich was gefragt und nicht gejammert. Du bist unentschieden. Ich bin nicht Klaasen. Ich habe nicht jahrelang darüber nachgedacht. Dann sag's ab. Es interessiert mich. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Willst du ihr helfen? Ist sie hübsch? Ach bitte. Ja, ich wette, deine Theresa wollte was über Klaasen machen, nicht über das Deutschlandgerät. Das kam nur wegen Klaasen. Was geht mich das an? Sei nicht so naiv. Ja, sie ist hübsch. Na, sieh an. und hat offenbar zwei kleine Kinder zu Hause und einen Mann dazu, der, ich weiß nicht, unzuverlässig ist. Da weißt du ja schon eine Menge. Klaassen wollte mir irgendwas klar machen. Ich bekomme es nur nicht zusammen. Und warum hat er es dir dann nicht gesagt? Warum hat er mich dorthin geführt? Zum Deutschlandgerät. Wir hätten ja auch einen Spaziergang machen können oder am Kaffee reden. Und dass der mich zwang zu bleiben. Er hat dich nicht gezwungen. Na, indirekt schon. Das war deine Entscheidung. Vielleicht wollte er sehen, ob du ihn deiner Familie vorziehst. Da hast du dich sofort entschieden. Was sollte das bezwecken? Ein Egomane, ein Verrückter? Komm, tu es nicht so ab. Es gibt nicht immer tiefschürfende Ursachen. Bei sich zu Hause ist er doch völlig ausgeflippt, oder? Und dieses verrückte Haus mit dieser lachhaften Anordnung der Fenster, die eigentlich jede Baubehörde hätte verbieten müssen. Das führt zu nichts. Denk an seine Monologe, seine endlosen Monologe. Gibt's nichts, was dir sofort wieder einfällt? Na klar. Dass Murat die Installation nicht einfach von Venedig nach Düsseldorf verfrachtet und dort wieder aufgebaut hat. Er hat gezeigt, dass er sie schon mal als Venedig-Ausstellung gezeigt hat. Also gezeigt, dass das Deutschlandgerät für einen anderen Zusammenhang gedacht gewesen ist, den er sozusagen mit eingepackt und nach Düsseldorf gebracht hat. Und der Installation weitere Anspielungen und Verweise hinzugefügt hat. Und das Gerät damit zu etwas anderem und neuem gemacht hat. So etwa. Darüber sprach er den ganzen Weg zu ihm nach Hause. Und als ich dann sagte, dass mir Reinhard Mucha bisher kein Begriff gewesen ist, hielten Elsbieta und Klaassen kurz inne und tauschten einen Blick und ein Lächeln. Du bist jetzt schon bei ihnen in der Wohnung? Ja, mit Damasttischdecke und Silberbesteck und alten schweren Gläsern. Also, die haben sich so angelächelt, als hätte ich damit etwas berührt, was für sie noch einen anderen Sinn besaß. Und Elsbieta sagte, man kann ihnen daraus keinen Vorwurf machen. Denn nach 1990, nach seinem Beitrag in Venedig, hat sich Mucha rar gemacht im Ausstellungsbetrieb. Ausstellungsbetrieb. Zumindest von uns beiden spricht Elsbieta das präzisere Deutsch. Sie kennen Mucha persönlich? Nein. Bernd sagt, Sie machen unentwegt Lesungen. Ja. Manchmal zwei oder drei Wochen hintereinander. Warum tun Sie sich das an? Er muss Geld verdienen. Ein Schriftsteller muss schreiben. Schreiben. Willst du ihm empfehlen, sich auch eine Frau zu suchen, die genügend Geld verdient? Wenn man nicht lernt, Nein zu sagen, ist das unverantwortlich für die Gesundheit, die Familie, die Freunde, die Gesellschaft und vor allem für das Schreiben. Sie haben Verantwortung für ihr Talent. Ja. Elsbieta ist streng, sehr streng. Sie wird nicht von Ihnen ablassen, es sei denn, Sie geloben Besserung. Sie müssen sich konzentrieren. Wer sich nicht konzentriert, bleibt harmlos, lau, ohne Empörung, ohne Auflehnung. Empörung und Auflehnung müssen in die Erzählung oder den Roman passen. Das hat man nicht immer so in der Hand, wie man gern will. Den neuen Büchern fehlt die Auflehnung. Kein nennenswerter Widerspruch, nichts von Aufruhr. Ruhe. Keine Maßlosigkeiten, keine Übertreibung, alles brav. Eine Literatur, die von Einverständnis überquillt. Wir haben es mit massenhafter Anpassung zu tun, gerade unter den Literaten. Vielleicht ist es einfach zu viel, wogegen man sich auflehnen müsste. Wer ist denn damit? Zitat: Die moderne, freiheitliche, demokratische Industriegesellschaft bringt uns um. Nicht mehr und nicht weniger. Und zwar nicht allegorisch, sondern buchstäblich. Und nicht nur uns in der näheren Umgebung, sondern alle. Die Menschheit. Die Welt geht unter und man weiß nicht recht, was zu tun ist. Man hat keine Übung in derlei Angelegenheiten. Richtig. Es ist einfach unerträglich, einfach zum Kotzen. Als Nachtisch gab es Mandarintorte und Espresso. Was meinten die denn mit Auflehnung? Er war doch in der Opposition, also damals im Osten. Du, der Fernseher lief die ganze Zeit ohne Ton. Ich saß mit dem Rücken zum Fernseher. Klaassen sah ständig an mir vorbei auf den Bildschirm. Und dann auch noch diese Faxen. Er hat den Fernseher lautgestellt, sodass Anne Will dröhnte. Es ging um den Unrechtsstaat. Plötzlich stand Klaassen neben dem Fernseher, stellte den rechten Fuß vor und verbeugte sich auf so eine altertümliche Art. Sein rechter Arm machte eine schwungvolle Abwärtsbewegung, die er wiederholte. Die er drei- oder viermal wiederholte, wobei er sich immer tiefer verbeugte. Unrechtsstaat, rief er, Unrechtsstaat. Und dann schnellte er hoch und sprang zur Seite, auf die andere Seite des Fernsehers und wiederholte da seine Verbeugungen. Hör auf, wir haben einen Gast. Ich grüße Ihre Majestät, ich grüße die Freiheit. Hör endlich auf. Ich grüße seine Majestät, ich grüße den Rechtsstaat. Schluss. Die Scheiben schepperten, derart dröhnte der Fernseher. Ich hielt mir die Ohren zu. Elsbieta und Klaasen rangen miteinander. Sie versuchte, ihm die Fernbedienung zu entwinden. Er streckte sich. Sie versuchte heranzukommen, sein lachendes Gesicht, ihr verzerrtes Gesicht. Ich war verwundert, dass die Moderatorin Will und der vierte Gast, der noch nicht bereit gewesen war, das Wort Unrechtsstaat auszusprechen, ihr Aussehen behielten, dass sich nichts an ihrer Erscheinung änderte durch die Laute, die sie von sich gab. Ich sag nur, das darf nicht der Einzige sein, sie würde dir sagen. Sie war eine Diktatur, sie war kein Rechtsstaat, sie war ein System der Mangelwirtschaft und mindestens drei, dass ich sage, oh, was sei ein Unrechtsstaat gewesen. Das wundert mich ein bisschen schon, ja, das ist ja vielleicht auch besser, wenn wir das dann gerade Unrechtsstaat. Das lasse ich jetzt mal als die Frage, sondern die Entscheidung der DDR, das ist dann auch kein Name, um mit Unrechtsstaat zu tun. Das ist dann auch ein Spiel, wenn man mal nicht mal kann. Alles gehört dir, eine Welt. Zieh dich an. Zieh dich nur an. Alles explodiert, kein Wille triumphiert. Ich denke, lieber Edgar Schmidt, es wäre besser, wenn Sie jetzt gehen. Ich packe Ihnen den Kuchen ein. Hören Sie auf, Elsbieta. Ich melde mich bei Ihnen. Zweimal war er auf unserem Anrufbeantworter und du hattest immer noch nicht genug und du hast auch noch zurückgerufen. Das verstehe, wer will. Elsbieta behauptet, dass Klaasen nicht zu Hause ist, sie ihm aber Bescheid geben würde. Zuerst glaube ich, sie habe meinen Namen nicht richtig verstanden und reagiere deshalb so kühl. Doch als ich sage, dass ich ihr bei der nächsten Gelegenheit den Porzellanteller zurückbringen werde, auf dem sie mir ihre wunderbare Mandarinentorte mitgegeben hat, schweigt sie, als sei ich zudringlich. Als ich auch noch anfange, ihr von meinem Buch zu erzählen, dass ich vergessen hätte, ihr bei meinem Besuch mein Buch zu überreichen, sagt sie, dass sie jetzt Schluss machen müsse und legt auf. Und dann hast du es aus dem Radio erfahren. Ein paar Tage später wäre er 70 geworden. Naja, die Beerdigung geht auch vorbei. Versteh mich nicht falsch, aber irgendwie ist es auch eine Erlösung. Schmidt? Hallo? Ich bin's. Ist was passiert? Nein. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Hast du getrunken? Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Ich denke, die filmen dich heute. Mit Froschaugen vor die Kamera? Es war das falsche Begräbnis. Was? Es war das falsche Begräbnis. Hast du nicht den Sarg getragen? Der war mörderisch schwer. Wir waren sechs, aber das hat einem fast die Schulter ausgerissen. Wir haben ihn auf seinen Wagen gehievt. Und wie der Sarg auf dem Weg zwischen den Sträuchern und Bäumen dahinglitt, musste ich an eine venezianische Gondel denken. Was erzählst du denn da? Ich habe sie besucht. Ich musste ihr doch den Teller bringen. Seine Frau? Wegen des Tellers? Ich kann ihr ja schlecht mein Beileid wünschen und ihr den Teller überreichen. Oh mein Gott, wegen eines Tellers? Elsbieta hat ihm was ins Grab geworfen. Wumms. Der Sarg hat gedröhnt und dann ist sie weg, weil Klaasens erste Frau und der Sohn ihr nicht die Hand geben wollten. Stehgeiger am Grab mit Cello, die Beatles-Melodien spielten. Und alle schielten ins Grab, weil sie wissen wollten, was Elsbieta da reingeworfen hat. Als sie weg ist, da sahen ja alle nach. Alle dachten, Elsbieta sei betrunken, so wie die sich aufgeführt hat. Sie machte so komische Schlenker und dann hat sie ihren Hut samt Schleier auf den Komposthaufen geworfen. Passt irgendwie alles zusammen. Als ich dran war, spielten sie gerade Nische. Bist du den Teller losgeworden? Ja, aber es ging mir nicht um den Teller. Ich wollte ihr auf den Kopf zusagen, dass sie meine Briefe an meinen Kollegen Bernd Klaasen abgefangen und meine Anrufe vor Klaasen verheimlicht hat. Vielleicht nicht gerade der richtige Tag dafür. Sie hat sich im Garten gesonnt, im Bikini. Sie ist gar nicht so alt, wirkt unverbraucht. Und sie hat Anmut. Im Bikini hat sie dich empfangen? Sie hat sich was drüber gezogen und dann hat sie sich umgezogen. Möchten Sie hereinkommen? An der Garderobe hängen Klaasens Sachen. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ich wollte Ihnen das geben, Teller und Hut. Kommen Sie deshalb? Ich wollte nicht, dass Ihr Hut auf dem Friedhof vergammelt. Ach, da gäbe es ganz andere Dinge. Ich hatte ihn geschrieben. Hat er meine Briefe bekommen? Warum sollte er sie nicht bekommen haben? Kaffee? Ja. Meinen Sie etwa, das ist nicht Ihr Ernst? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich hatte angerufen, mehrmals. Er hat nie zurückgerufen. Sie hatten ihn zu einer Lesung eingeladen. Ich habe es ihm ausgerichtet. Natürlich habe ich es ihm ausgerichtet. Wenn er eine Lesung annahm, erfuhr ich als Letzte davon. Von heute auf morgen eine Vertretung zu finden, das ist schier unmöglich. Was für eine Vertretung? Für meine Praxis. Wäre es nicht besser gewesen, Sie hätten ihn allein fahren lassen? Natürlich wäre es besser gewesen. Es war jedes Mal ein Kraftakt. Jedes Mal. Vor allem, wenn wir schon vormittags los mussten. Darf ich? Wollen Sie den Hut wegschmeißen? Ich bin keine Fetischistin. Wenn es nach mir ginge, brauchte es nicht mal ein Grab. Darf ich Sie etwas fragen? Ich traure ihn wohl zu wenig. Hm? Waren Sie auf sein Schreiben eifersüchtig? Warum sollte ich? Es war halt so ein Eindruck. Man dachte, dass er keinen Schritt ohne Sie tun durfte. Man dachte das? Und Sie? Denken Sie das wirklich? Ich dachte, es wäre besser, Sie zu fragen. Besser als was? Als es immer nur zu denken. Sie haben ihn ja immer bewacht. Also, am liebsten würde ich Sie jetzt bitten zu gehen. Soll ich? Entschuldigung. Bewacht. Ja, ja. Ich habe versucht, ihn zu bewachen. Er hat es gewusst. Was hat er gewusst? Er hat vermutet, dass irgend so etwas kommen wird. Solange er lebte, hat sich das niemand so richtig getraut. Und jetzt geht's sofort los. So war das nicht gemeint. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erklären kann. Bernd hat sie trotz ihrer Gedankenlosigkeit, trotz ihrer Feigheit und Konformität, die sie ja mit allen anderen teilen, gemocht. Er hat versucht, es ihnen zu erklären. Sich ihnen zu erklären. Was zu erklären? Er hat versucht, es aufzuschreiben. Das hat er die ganze letzte Zeit über versucht. Gesundheit. Ich weiß nicht. Womöglich vermenge ich ein paar Dinge, die gar nicht zusammengehören, die sozusagen zwei unterschiedlichen Geschichten angehören. Und dann beginnt sie zu erzählen, wie sie Klaasen und dessen Frau Ursula und deren gemeinsamen Sohn Stefan in Rom kennengelernt hat, Ende der 70er Jahre, als Klaasen 2 Jahre nach seiner Übersiedlung Stipendiat der Villa Massimo gewesen war und sie als Verlobte eines anderen Stipendiaten, eines Kölner Künstlers, Tür an Tür mit den Klaasens gewohnt hat. Bernd war damals bekannt gewesen, obwohl es nur das eine Buch von ihm gab. Die meisten, die seinen Namen im Mund führten, hatten dieses Buch noch nicht einmal gelesen oder es nach den ersten Seiten beiseite gelegt, weil es so gar nicht ihren Erwartungen an die Prosa eines Dissidenten entsprach. Von den anderen wurde Klaasen eher gemieden. Er war ihnen nicht links genug. Jedenfalls nicht auf die damals obligatorische Art und Weise. Er hatte kein Verständnis für diejenigen, die der RAF etwas abgewinnen konnten. Wenn die anderen eine Resolution gegen die Berufsverbote unterschrieben und ihm nahelegten, doch mitzumachen, dann war er dazu unter der Bedingung bereit, dass man gegen die Berufsverbote in West wie in Ost protestierte. Ursula, seine Frau, hatte die letzten 2 Jahre in der DDR nicht mehr als Lehrerin arbeiten dürfen. Nicht mal als Musik- und Sportlehrerin war ihr das möglich gewesen. Bernd ließ auch keine Gelegenheit aus, sich für das Stipendium zu bedanken. Er nannte es auf Englisch »The Ultimate Luxury«, was die anderen als Anbiederung empfanden. Ich verstand ihn. Ich war Anfang der 50er aus Polen gekommen, aus Zabrze bei Katowice, mit der ganzen Familie nach Köln übergesiedelt. Ich bin in Köln eingeschult worden. In Rom überwarf ich mich mit meinem Verlobten, der mich daraufhin vor die Tür setzte. Für einige Wochen zog ich zu den Klaasens und kampierte auf einer Luftmatratze in seinem Atelier. Eine illegale Aktion, die Bernd und Ursula begeisterte. Als sein zweiter Roman, sein zweites Buch erschienen war, also 1985, ging ich zu einer Lesung. Ich hatte inzwischen geheiratet, einen Kollegen, aber Als ich Bernd nach ein paar Jahren wieder sah, wusste ich, dass sich in meinem Leben etwas ändern musste. So fest hatte er mich am Arm gefasst. Es war eine so selbstverständliche Berührung gewesen nach etlichen Jahren, dass es mir als ausgemacht galt, wir gehören zusammen. Nicht nur für diese eine Nacht. Aber die Vorstellung, Frau und Kind zu verlassen, erschien ihm abwegig. Er fühlte sich Ursula gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Ursula wäre es nie in den Sinn gekommen, den Osten zu verlassen, wegzugehen von ihrer Verwandtschaft und ihren Freunden. Sie wusste selbst, dass sie keine gute Lehrerin war, aber jetzt, im Westen, musste sie arbeiten. Der berühmte Klasen erhielt zwar Stipendien und Preise, saß aber viel zu lang an seinem Buch, so dass er den immer wieder aufgestockten Vorschuss längst aufgebraucht hatte, als es endlich erschienen war. Er quälte sich mit Vor- und Nachworten und diversen Artikeln und nahm jede Einladung zu einer Lesung an. Hatte er keine Freunde? Es gibt so viele Fotografien von ihm mit Kollegen, sogar eine ganze Serie mit Böll. Aber auch einige, die ihn mit Höllerer oder Mayröcker oder Canetti zeigen. Aber Freunde? Kurz nach seiner Abschiebung hatte ihn Ove Jonsson eingeladen. Keinen anderen hat er so verehrt wie Jonsson, der ja nur 5 Jahre älter war als er, aber schon damals ein ganzes gewaltiges Werk vorweisen konnte. Wegen Jonsson hat sich Bernd auch nie nach New York gewagt. Der Abend muss eine Katastrophe gewesen sein. Der Einzige, mit dem er sich regelmäßig schrieb, war Jurek Becker. Also ich dachte immer, man hätte ihn hier auf Händen getragen. Bernd war der erste Mensch, den ich kennenlernte, der tatsächlich daran litt, dass es 2 Deutschlands gab. Und dass das eine ihn rausgeschmissen hatte und er nicht dorthin zurück konnte, wo seine Eltern und Geschwister und Freunde wohnten. Im Westen, da fühlte er sich wie in einem Hotel. Er war ungeduldig mit sich und litt darunter, dass er kein Gefühl der Zugehörigkeit für das Land empfand, das seine Bücher druckte, ihn zu Lesungen einlud, ihm Preise gab und anständig behandelte. Und wie kamen Sie schließlich zusammen? Ich ließ mich scheiden. Ich konnte keine Kinder bekommen, mein Mann wollte unbedingt welche. Ich übernahm die Praxis hier in Düsseldorf. Der Wechsel von Köln hierher war schwer. Ich musste mich verschulden und übernahm Notdienste. In so einen Dienst wurde ich gerufen, als Bernd seinen ersten Herzinfarkt hatte, mit 45. Später gestand er mir, mich für eine Erscheinung, für einen Traum gehalten zu haben. Ich war schockiert, wie klein, lieblos und unordentlich die Wohnung der Klasens war. Im Krankenhaus sprach er davon, reinen Tisch zu machen und sich von Ursula zu trennen. Der Junge war 13. Aber es änderte sich nichts. Er lebte weiter ein Doppelleben. Obwohl es mich unentwegt quälte, machte es mir trotzdem weniger aus als ihm. Ich wusste, dass er mein Mann war, meine Lebensliebe. Im Frühjahr 88 hatte Bernd einen zweiten, wenn auch etwas leichteren Infarkt. Ich nahm ihn direkt aus dem Krankenhaus zu mir. Von dort schrieb er einen Brief an Ursula, den er schließlich selbst überbrachte. Dann blieb er neben ihr sitzen, bis sie ihn gelesen hatte. Der Sohn ergriff Partei für seine Mutter und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Eigentlich hätten wir jetzt halbwegs glücklich werden können. Ich hatte die Schulden schneller abbezahlt als erwartet. Wir konnten uns sogar leisten, das Haus nach seinen Wünschen umzubauen und die Fenster und Türen dorthin zu verlegen, wohin er sie haben wollte. Das ganze Viertel lachte über uns. Aber er behauptete, er könne hier erst schreiben, wenn aus diesen Räumen auch seine Räume würden. Nichts hat ihm so viel Spaß gemacht, wie den Handwerkern zu sagen, hier schlagt ein Fenster hinein, hier eine Tür und die anderen mauert ihr wieder zu. Und wie man sehen kann, ist es ein schöneres Haus geworden, zumindest von innen. Wir liebten uns, wie sich nur Menschen lieben, die nicht daran zweifeln, dass sie zusammengehören. Ja, das war das eine. Das andere war, dass Bernd nichts mehr tun musste, was er nicht wollte. Ich verdiente genug. Ich verdiente so viel, dass er davon auch Ursula und Stefan unterstützen konnte. Und ich muss nie wieder einen Artikel schreiben, wenn ich nicht will? Fragte er. Nie wieder, sagte ich. Und ich muss nirgendwo mehr hin, wohin ich nicht will? Nirgendwo hin, sagte ich. Nebenbei versöhnte er mich auch mit mir. Ich dachte, wirklich glücklich werde man nur mit Kindern. Aber unsere Liebe brauchte keine Kinder. Und meine Arbeit hatte plötzlich noch einen zusätzlichen, ganz unerwarteten Sinn. Ich sorgte für ihn und hatte so Anteil an seiner Arbeit. Und ich gab auf ihn Acht. Täglich maß ich seinen Blutdruck. Wie gesagt, naja, es sind zwei Geschichten, zwei, die zusammengehören. Die eine könnte heißen, der Blutdruck und das Schreiben. Und die andere, der Blutdruck und die Politik. Jedenfalls sehe ich das als Ärztin so. Die erste Geschichte... Der Blutdruck und das Schreiben. Ja, die erste Geschichte führt dahin, dass ich einmal vormittags in die Wohnung kam, weil ich irgendwas vergessen hatte. Ich ging zu ihm hinauf und fand ihn ausgestreckt auf der Liege in seinem Arbeitszimmer, rote Flecken an seinem Hals und auf seinen Wangen. Ich kannte das. Aber so schlimm war es noch nie gewesen. Bernd aber fragte, was denn passiert sein solle. Er klang dabei so ahnungslos, wie er tatsächlich war. Sagte lächelnd, glücklich lächelnd, er habe doch nur geschrieben. Endlich wisse er jetzt, wer die Geschichte schreibe. Vor lauter Glück sei ihm gleich ein bisschen schwindelig geworden. Er wirkte so entspannt und ruhig wie seit Wochen nicht mehr. Ich rief den Notarzt. Bleich lag er auf der Trage und sagte, ich will nicht sterben. Wir kamen mit einem Schrecken davon. Er erholte sich so schnell, dass man ihn für einen Simulanten hätte halten können. Schon am folgenden Tag hämmerte er die Geschichte in die Maschine. Kühl bis ans Herz, wie er von da an immer sagte. Ich brachte ihn regelmäßig zu einem Kardiologen. Der entließ ihn immer mit demselben Satz, Sie dürfen sich nicht so aufregen. Bernd weigerte sich schließlich weiter zu ihm zu gehen. Einmal, nachdem ich seinen Blutdruck gemessen hatte, sagte er, ich kann alles tun, was du willst. Nicht mehr rauchen. Im Park Dauerlauf machen, mich gesund ernähren, Tabletten schlucken, die mich fertig machen, keine Einladung annehmen, das kann ich alles machen. Aber wie soll ich schreiben, ohne in Erregung zu geraten? Kannst du mir das verraten? Sie meinen, er stand tatsächlich vor diesem Entweder-Oder? Ja, er war ein Vampir, der kein Blut vertrug. So hat er sich selbst gesehen. Ja, das ist die eine Geschichte. Die andere ist komplizierter. Bernd kam sich hier manchmal vor wie ein Eindringling, der sich in die Geschäfte fremder Menschen einmischt. Er spürte sehr deutlich, welches Verhalten von ihm erwartet wird und welches Verhalten Befremden auslöst. Wenn er einen Grund sah, sich über die Vorgänge in der DDR aufzuregen, entsprach er der Erwartung. Da hielten sie ihm ein Mikrofon hin. Wenn er über hiesige Zustände sprechen wollte, wurde das Mikrofon eingepackt. Und man verlangte, dass er das akzeptierte. Man verlangte von ihm so viel Feingefühl, um selbst dahinter zu kommen, warum das so ist. Rede du gefälligst zu dem Thema, für das wir dich geholt haben. Wenn wir deinen Rat brauchen, wirst du es früh genug erfahren. So jedenfalls deutete er immer die Blicke und Mienen der Journalisten. Dabei war er spätestens von September an, ich rede von 1989, unfähig, irgendetwas zu schreiben. Von da an saß er nur noch über Zeitungen, am Radio, vor dem Fernseher. Und als die Ungarn die Grenze öffneten und 10 Tage später sein Cousin Uli vor der Tür stand, wollte er ihn überreden, ihm seinen alten DDR-Ausweis zu überlassen, um über Ungarn in den Osten einzureisen. Das war natürlich Quatsch. Vollkommen unmöglich und ausgeschlossen. Er hätte seine Seele dafür verkauft, um in Leipzig oder Berlin oder Plauen mitdemonstrieren zu können. Er schrieb Reden. Er bereitete sich tatsächlich darauf vor, eine Rede zu halten. Ich sagte ihm klipp und klar, dass ihn so eine Rede umbringen würde. Das würde er nicht durchstehen. Nicht reden zu dürfen, sagte er, sei viel schlimmer. Das war unser erster richtiger Streit. Seine Rede erschien dann unter einem anderen Titel am 4. November in der Süddeutschen, wo sie natürlich niemand von denen lesen konnte, für die sie gedacht war. Im Dezember hat sie eine Zeitung im Osten nachgedruckt, ohne ihn zu fragen. Da aber stand seine Rede schon schief im Raum, wie er das von nun an immer nannte. Da ging es ja längst um andere Sachen. Guten Tag, Freunde, der Nummer 9 war mir übersetzt. Zur bestimmten Fahrgäste mit der E-Express der Deutschen Bahn. Leipzig, der nächste Halt, ist unser Ziel und der Bahnhof Leipzig. Hauptbahnhof und wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Und dann kam die Lesung in Leipzig, in Ostberlin, in Magdeburg, in Halle und Halberstadt. in Erfurt, Greifswald. Denken Sie, ich hätte ihn allein fahren lassen? Das tat ihm alles nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich hatte ihm gesagt, wenn er beim Schreiben sterbe, dann ließe sich das nicht ändern. Das will und kann ich ihm nicht verbieten. Schließlich kann er sich ja auch nicht dagegen wehren, eine Idee zu haben. Aber alles andere, das Ganze drumherum und erst recht die Politik, das sollte er lassen. Daran zu sterben, würde ich ihm übel nehmen. Er hat so gelacht. Er bekam vor lauter Lachen keine Luft mehr. Aber ich meinte es so. All das Herumgefahren, all die Interviews, das war überflüssig. Das rieb ihn nur sinnlos auf. Kaum war so ein Interview erschienen, kam er wieder mit seinem Spruch. Die Worte stünden schief im Raum, dass es falsch sei, was er gesagt habe. Ich verstand überhaupt nicht, was er damit meinte und was es war, was ihm so zu schaffen machte. Es war absurd. Das ist es bis heute. Oder auch nicht. Als sei der Himmel auf die Erde gefallen. Das verstehe ich nicht. Sie müssen es doch gemerkt haben. So, wie man über ihn schrieb und über ihn sprach. Er hat nichts anderes als früher gesagt, aber er geriet in eine Ecke, die er selbst für völlig absurd hielt. Für meinen Vater, der Bernd bewunderte, weil er im Gefängnis gewesen war, wurde er nach seinem Artikel über den Kosovo-Krieg plötzlich zum Schmarotzer, zu einem, der sich von mir durchfüttern lässt. Bernd hatte geglaubt, nach der Abwahl von Kohl würde sich etwas ändern. Und es hat sich ja dann auch etwas geändert, nur eben in die falsche Richtung. Irgendwann hat er gesagt, unter Kohl hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Dann kam der Krieg in Afghanistan und dann die rot-grüne Steuerpolitik und all diese Sachen, die muss ich Ihnen ja nicht erklären. Er war schockiert von der Distanzlosigkeit, von der Gläubigkeit, ja von der Konformität. Konformität wurde sein Lieblingswort. Wir sind blind und taub und stumm. Nichts als Quatsch und Wucherung. In uns, um uns herum. Wir sind die Welt, die dumpf entsteht. Der Wind, der sich beständig dreht. Das Lied, das sich von selber singt. Weil wir vergessen, dass wir Menschen sind. Wir sind viele. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben in Düsseldorf Anschluss zu einem Intercity nach Tübingen. Im Westen gäbe es keine Dissidenten, sagte er. So wie er über den DDR-Slogan, der Sozialismus ist so gut, wie wir ihn machen, gehöhnt hatte, so höhnte er jetzt über diejenigen Kollegen, die meinten, für den Westen treffe das aber zu. Sein Widerwillen gegen jene wuchs, die dem Boden vertrauten, auf dem sie lebten, die sich zwar ständig echauffierten, aber über die grundsätzlichen Dinge, die Besitzverhältnisse, den Parteienstaat, die Unterwanderung der Politik durch die Wirtschaft, die beginnende Armut, das Zweiklassengesundheitswesen, kein Wort verloren und sich einfach damit abgefunden hatten, dass Geld die Welt regiert. Plötzlich waren es dann seine alten Feinde, die das sagten, was er für richtig hielt. Das verschlimmerte seine Situation zur Unerträglichkeit. Es hat ihn richtig gelähmt. Er machte sich völlig absurde Vorwürfe. Er hätte sich nicht abschieben lassen dürfen. Völlig verrückt. Diejenigen, die ihn in Rom oder noch in den 80ern als bürgerlich kritisiert hatten, als Revisionisten oder sogar als einen, der die DDR verraten habe, die bezeichneten ihn jetzt als hoffnungslos links. Als einen, der noch immer nicht im Westen angekommen sei, der widerspreche um des Widerspruchwillens, eine Masche, ja eine Manie, einer, der seinen verlorenen Dissidentenstatus und seine Unproduktivität mit linken Parolen kompensiere. Er fühlte sich mehr und mehr alleingelassen. Er wollte gar nicht widersprechen, er konnte es auch gar nicht. Es strengte ihn viel zu sehr an. Bis auf seinen amerikanischen Übersetzer Crespel, der einfach nur sagte, Welcome to the West, gab es niemanden, mit dem er darüber reden konnte. Manchmal saß er hier, da, wo Sie jetzt sitzen, und sagte mir, er habe sich doch wohl geirrt. Der und der sei gar nicht so übel, wie es diese Äußerung damals nahegelegt habe. Er zwang sich regelrecht, manche Leute gut zu finden, von denen er wusste, dass er ihnen heute oder morgen wieder über den Weg laufen würde. Aber das ging nie lange gut. Man könne ein gesellschaftliches System nicht darstellen, ohne dass man ein anderes sieht, sagte er. Das war ein Zitat sinngemäß, ich weiß nicht mehr von wem. Heute werde bestenfalls gemäkelt. Es herrsche ein Gesetz, sagte er, das von Jahr zu Jahr strikter zur Geltung kommt. Widerspruch wird bestraft, Anpassung belohnt. Das ist das Grundgesetz der massenweisen Produktion von Opportunismus. Er empfand einen tiefen Ekel. Vor allem hatte er jegliche Leichtigkeit verloren, die Sachen auch mal einfach nicht zu hören. Waren wir irgendwo, dann übernahm ich es lieber, an seiner Statt zu widersprechen. Das regte ihn weniger auf, denn es fiel ihm schwer, wenn Unsinn in seinem Beisein unwidersprochen blieb. Natürlich durchschaute er das Spiel, aber er konnte sich von außen ansehen. Nur manchmal sprang er mir bei, wenn ich nicht weiter wusste. In einem Radiointerview fragten sie ihn, warum er sich heute weigere, das zu wiederholen, was er früher so oft gesagt habe. Nämlich, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Unrechtsstaat, nichts. Ich weiß auch nicht, warum Sie den Begriff vermeiden wollen. Nein, können wir uns auf einen Stil einigen. Ich höre ihn aufzuwerten. Und wenn Sie das als, nicht als Unrechtsstaat bezeichnen wollen, dann sprechen wir beide nicht dieselbe Sprache. Er hat versucht, es geduldig zu erklären, dass es heute etwas anderes bedeute als damals, dass dies ganz aktuelle Interessen bediene und es wie ein abschließender Stempel gebraucht werde, ein erledigt. Und man dann auch nicht mehr darüber sprechen könnte, dass dieses Land vielleicht ein besseres Familienrecht, ein besseres Arbeitsrecht gehabt hätte. Dass es also hier und jetzt Dinge gäbe, die geändert werden müssten. Und dass es für die DDR typisch gewesen sei, solche Bekenntnisse zu verlangen, die er schon damals verweigert habe. Er sei kein Zirkuspferd, das über jedes Stöckchen springt, das man ihm hinhält. Und als es sich der Interviewer verbat, das DDR-Unrechtssystem mit dem freien Journalismus des Westens zu vergleichen, hat er ihn an seine journalistische Aufgabe erinnert, die doch darin bestünde, Differenzierungen statt Schlagzeilen zu liefern. Aber all diese Streitereien, all diesen Angriffen hätte er wohl standgehalten, wäre da nicht etwas anderes gewesen, nämlich seine eigenen Bücher. Plötzlich standen auch sie für ihn schief im Raum. Das hat ihn in eine Verzweiflung gestürzt, in der er sich zu verirren drohte. Er fing an, sein erstes Buch umzuschreiben. Es genügte ihm plötzlich nicht mehr. Er fand es unausgewogen, zu fixiert auf dieses DDR-Land, das es nicht mehr gab und damit missverständlich, weil es die Welt vergaß. Er hätte das Buch gern neu installiert, aber es gelang nicht. Plötzlich entdeckte er dieselben Mängel an seinem zweiten Buch. Das war schrecklich. Er nahm sich Buch um Buch vor. Es war ein Gefühl, als würde ihm sein Werk unter den Händen zerrinnen. Bernd schrieb immer mehr Tagebuch und hoffte, eines Tages werde er auch wieder fähig werden, einen Roman oder zumindest eine Erzählung zu schreiben, eine seiner von ihm so geliebten Novellen. Zuerst strich er sich selbst alle Lesungen. Dann kam er mit der Idee, nichts mehr zu veröffentlichen, nur noch zu arbeiten. Das half. Er wurde tatsächlich ruhiger und er arbeitete wie nie zuvor. Am liebsten arbeitete er an seinem Tagebuch, an seinem Journal, wie er es dann nannte. Das war die Form, in der er wieder erzählen konnte. Manchmal nur eine Skizze, manchmal richtig lange Passagen, aber immer ganz frei, nie von einem Kontext geknechtet. Nun konnte er alles loswerden. Er konnte es ja sagen, ohne dass sie über ihn herfielen. Er musste keine Rücksichten mehr nehmen. Wollen Sie noch etwas trinken? Wollen Sie noch etwas trinken? Ja, bitte. Und das Deutschlandgerät. Was wollte er damit? Er hat es Ihnen doch erklärt. Er hat Sie doch herumgeführt. Ja, schon. Ach, jetzt enttäuschen Sie mich aber. Es diente ihm zur Erklärung. Aber Kunst ist nicht dafür gemacht, etwas zu erklären. Warum denn nicht? Man sieht ja doch nur, was man weiß. Ohne die Kunst, ohne die Literatur, dann ja, vielleicht. Als Schriftsteller sollten Sie das wissen. Bernd brauchte Muchas Deutschlandgerät. Dem Mucha war klar, dass er das, was er 1990 in Venedig gemacht hatte, nicht einfach in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort verpflanzen konnte, ohne es neu zu installieren, ohne es auf seinen neuen Zusammenhang hin zu befragen, ohne es zu einem veränderten Kunstwerk zu machen. Denn die Geschichte des Kunstwerks wird ja zu einem Bestandteil desselben. Und Bernd Klaasen ging es um die Worte, die Neuinstallation der Worte. Ja, auch Worte brauchten so eine Neuinstallation. Ein Bewusstsein ihrer Geschichte, die Befragung ihrer neuen Funktion. Sein Journal wollte er mit der Beschreibung von Das Deutschlandgerät eröffnen. Das sollte sein großes Beispiel werden, sein Paradigma. Seine Metapher. Der Autolärm, der die Vitrinengondeln erschüttert. Vielmehr noch. Für ihn war Muchas Installation wie eine musikalische Struktur. Oder ein mythisches Muster, in das er seine eigenen Erfahrungen einfügen konnte. Er liebte die Enden der Verlängerungsschnüre, die in den umgestülpten Fußwänden lagen. die in sie mündete. Und die Installation dadurch zu einer unabgeschlossenen machten. Zu etwas, an das man sich mit seiner eigenen Geschichte anfügen konnte. Die Verbindung eigener Assoziationen und Gedanken mit denen anderer. Am Deutschlandgerät wollte er den Begriff der Neuinstallation von Worten und Geschichten erklären. Er hat Tagebuch geschrieben und sich dabei neu installiert. Könnte man das so sagen? Wenn Sie es so sagen wollen. Seine Aufzeichnungen bekamen auf diese Weise noch eine neue Bedeutung. Er verstand seine bisherigen Bücher als Kapitel seiner Autobiografie. Und das im wortwörtlichsten Sinn. Indem er die Bücher in sein Journal einbaute, zeigte er nicht nur, aus welcher Situation, vor welchem Horizont sie entstanden waren, sondern er konnte sie auch kommentieren, neue Varianten einfügen, weiterschreiben. Umgekehrt gaben die Werke auch Aufschluss über ihn, über denjenigen, der seine Autobiografie, der sein Journal schrieb. Sein Journal sollte nicht nur zur Neuinstallation seiner Erzählungen und Romane dienen, sondern zur Neuinstallation seines Lebens. Und dann? Er hat das alles skizziert. Er hat sogar mit Lehmann, seinem Verleger, darüber gesprochen. Der war nicht uninteressiert. Plötzlich wurde wieder alles leicht. Und woran ist er gestorben? Im Traum sah ich Bernd bei einer Rede zu. Aber es war lautlos, als hätte man den Ton des Fernsehers abgedreht. Ich sah ihn also reden und las ihm von den Lippen ab, was er sagte. Ich wollte es laut sagen, damit alle, die es ihm nicht von den Lippen ablesen konnten, auch wüssten. Aber sie lachten. Lachten ihn aus. Lautlos, eben wie auf einem Fernsehbild ohne Ton. Und auch ich war nicht zu hören. Als ich aufwachte und die Nachttischlampe anknipste, lag er neben mir, ganz ruhig, die Augenlider nur dreiviertel geschlossen. Ich wollte ihn nicht wecken, ich wollte ihm den Traum morgens erzählen. Ich machte das Licht wieder aus und lauschte, um seinen Atem zu hören. Etwas später, Elsbieta hat schon ein Taxi für mich gerufen, überwinde ich meine Skrupel und frage, ob sie mir sagen würde, was sie in sein Grab geworfen habe. Sie lächelt. Meine Tagebücher. Ich hatte sie für ihn geschrieben. Guten Morgen, Herr Schmidt. Geht's Ihnen gut? Was ist denn los? Was meinen Sie? Das Gerät trauert. Hören Sie nicht? Es schweigt und trauert. Darf ich Ihnen unseren Kameramann vorstellen? Dirk Weidmann. Hallo. Darf ich Ihnen noch schnell die anderen Kollegen vorstellen? Schauen Sie, hier ist Clara, unsere Volontärin. Guten Tag, bin Clara. Hallo. So, dann. Wissen Sie, wie mir das hier alles plötzlich vorkommt? Das ganze Deutschlandgerät kommt mir vor wie ein Grab. Als stünden wir hier vor einem Grabmal. Meinen Sie das jetzt wegen der schwarzen Säulen oder der schwarzen Vitrinen? Wollen wir uns setzen? Da hinten an der Rückseite zwischen den Säulen steht eine Bank. Ah ja. Was ist denn passiert? Was soll denn passiert sein? Na, es dröhnt nicht. Ach so, es ist noch nicht angeschaltet. Das Deutschlandgerät ist noch nicht angeschaltet. Ich habe schon der Aufsicht Bescheid gegeben. So habe ich es noch nie gesehen. Ja, das ist merkwürdig. Keine Monitore, keine Geräusche. Ist doch gut, die Stille. Wissen Sie, wie das ist? Wie in der Wohnung eines Freundes sitzen und auf seine Rückkehr warten. Es gibt gerade keinen besseren Ort für mich als diesen hier. Sie hatten wohl eine lange Nacht. Wie man es nimmt, eine inspirierende Nacht auf jeden Fall. Darf ich Sie was fragen? Bitte. Waren Sie verliebt in Klaasen? Was soll das jetzt? Sie wollten was über ihn drehen, über ihn, nicht über das Gerät hier. Habe ich recht? Sie müssen nicht antworten. Können Sie denn überhaupt sprechen in Ihrem Zustand vor der Kamera? Was hat Klaas über mich gesagt? Was hielt er von mir, von meinem Zeugs? Begabt, hat er gesagt, sehr begabt. Aber? Was aber? Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Hier, der Boden. Sehen Sie den? Das ist der Grund, auf dem der Künstler steht. Die Bohlen aus seinem Atelier. Der Grund wird nun selbst zum Bild an der Wand. Sehen Sie diese auf das Glas gemalten roten und blauen Umrisse? Das sind die Atelierfenster, die man auf den Monitoren sieht, nur auf den Kopf gestellt. Mhm. Woran sehen Sie das, auf den Kopf gestellt? Na, das kleine Quadrat ist unten, das Rechteck darüber. Nicht nur die Horizontale ist in die Vertikale gekippt, die Vertikale ist ihrerseits umgestürzt. Der Himmel ist auf die Erde gefallen. Der Himmel ist auf die Erde gefallen? Der Himmel ist auf die Erde gefallen und umgekehrt wieder aufgerichtet worden. Zusammen mit dem Atelierboden, dem Grund, auf dem der Künstler steht. Ja, Dirk, seid ihr soweit? Könnten Sie das bitte nochmal genauso wiederholen? Wollen wir einfach nochmal machen? Okay, ja. Das. Also, gefallen und wieder aufgerichtet worden? Oder wollen Sie sich vielleicht erstmal ausruhen, ein bisschen frisch machen oder so? Klar, doch nicht jetzt, bitte. Ich hätte gerne Wasser und ein großes Cappuccino. Okay. Der Himmel, ich habe das nicht ganz verstanden. Können Sie das vielleicht genauso nochmal sagen? Der Himmel ist... Ist auf die Erde gefallen und umgekehrt wieder aufgerichtet worden. Das Deutschlandgerät. Hörspiel von Ingo Schulze. Es spielten Edgar Schmidt, Kai Schewe, Ines Schmidt, Ulrike Krumbiegel, Bernd Klaassen, Thomas Thieme, Elsbieta Kühn, Imogen Kogge, Theresa Manger, Bettina Hoppe. In weiteren Rollen Elisabeth Möckel und Maria Radomski. Dramaturgie Thomas Fritz. Ton Holger König. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.